Ich beginne mit Antisemitismus. Der Antisemitismus ist im Iran seit 31 Jahren Staatsräson. So heißt es in Artikel 3 der iranischen Verfassung, welcher sich mit den konkreten, für jede iranische Regierung bindenden Handlungszielen beschäftigt. Ich zitiere Artikel 3 der iranischen Verfassung. The government of the Islamic Republic of Iran has the duty of directing all its resources to the following goals. Das fünfte von 16 Zielen lautet dann the complete elimination of imperialism and the prevention of foreign influence. Israel und der Zionismus gelten in der chomeinistischen Ideologie, welche bis heute Grundlage der Islamischen Republik Iran ist, gemeinhin als Vertreter des Imperialismus und größte Bedrohung für die Einheit der islamischen Gemeinschaft. Antisemitismus ist also nicht erst seit Ahmadinejad, der 2006 in Teheran eine Konferenz mit dem Titel A World Without Zionism organisierte und dazu die führenden Holocaust-Leugner einlud und auch sonst selten Möglichkeiten auslässt, seine Vernichtungsdrohungen gegen Israel auszusprechen, sondern spätestens seit den frühen 60er Jahren zentraler Bestandteil der chomeinistischen Weltsicht. Ein wichtiges Dokument, in dem das nachzulesen ist, und den vorrevolutionären Antisemitismus Khomeinis belegen kann, ist sein zentrales Werk Der Islamische Staat 1970. Dieses Dokument hat dann auch zu großen Teilen Ausdruck in der iranischen Verfassung gefunden. Nun zum zweiten Punkt der Krise. Alle sprechen seit der Wahlphase im Juli 2009, also im vergangenen Jahr, von der größten Krise der Iranischen Republik Iran. Was insofern stimmt, als die öffentlichen Proteste die größten seit seinem Bestehen sind und auch noch während des 31. Revolutionstages am 11. Februar 2010 in vielen Städten der inszenierten Machtdemonstration der Militärs ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Wir gehen jedoch davon aus, dass der Gottesstaat seit 31 Jahren mit äußerst repressiven Mitteln die verheerenden Ergebnisse der revolutionären Bewältigung einer Krise der 70er Jahre verwaltet. Eine permanente Krisenlösung made in Iran, unter der seit 31 Jahren große Teile der Gesellschaft leiden. So werden Baha'i, Juden und Jüdinnen, Frauen, die sich nicht den strengen Kleidungs- und Verhaltensregeln unterwerfen wollen, Kommunistinnen, Monarchistinnen, Volksmujahidin, Studierende, regimekritische Intellektuelle und Medien konsequent verfolgt, verhaftet und in vielen Fällen unter fadenscheinigen Gründen hingerichtet. So viel zu meiner Vorbemerkung. Ich freue mich sehr, Stefan Grigard aus Wien vorstellen zu dürfen. Er ist Lehrbeauftragter am Institut für Judaistik der Uni Wien. Er hat im Jahr 2007, also genau genommen Ende 2007, die österreichische Kampagne Stop the Bomb mitbegründet und hat gemeinsam mit Simone Diener-Hartmann den Sammelband Iran, Analyse einer islamischen Diktatur und ihrer europäischen Förderer herausgegeben. Weitere Themen seiner Publikationen sind im weitesten Sinne Islamismus, Antisemitismus, Wehrtheorie und kritische Theorie in postnarzistischen Gesellschaften. Stefan, du hast das Wort. Ja, vielen herzlichen Dank für die einleitenden Worte und für diese auch inhaltlichen Einführungen, die natürlich gleich ein paar Aspekte meines Vortrags zusammengefasst haben. Und vielen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich hier zu diesem Thema reden kann. Ich habe gesehen, in den Ankündigungen gibt es unterschiedliche Titel. Du hast jetzt den Buchtitel sozusagen als Titel genommen. Bei mir heißt das schlicht und einfach das iranische Regime und seine Bedrohung für Israel. Und ich würde gern versuchen, in einem knapp einstündigen Vortrag Ihnen fünf unterschiedliche Punkte kurz darzustellen. Es wäre natürlich auch möglich, da einzelne herauszugreifen, die zu vertiefen, aber ich vermute, es ist sinnvoller, eine Reihe von Punkten kurz anzureißen. Wir können dann in der Diskussion sehen, wo eurer oder ihrerseits weitergehendes Interesse besteht. Ich würde gerne als erstes kurz noch einmal ein paar zentrale Charakteristika eben dieses iranischen Regimes, wie es seit 1979 existiert, darstellen. Ich werde das nur so schlagwortartig machen können und vielleicht an dem einen oder anderen Punkt auf einzelne Beiträge eben genau in diesem Sammelband, den es heute verbilligt, nämlich für 20 statt 30 Euro auch häufig zu erwerben gibt, hinweisen. Als zweites würde ich dann kurz umreißen, was sich eigentlich im Iran seit dem Sommer letzten Jahres, also seit dieser Farce der Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 geändert hat und dabei auch kurz auf die neu entstandene Freiheitsbewegung im Iran eingehen. Als drittes würde ich gerne ein paar Worte sagen zur globalen Kollaboration mit diesem Regime, also insbesondere mit dem Verhalten der europäischen Länder und natürlich vor allem auch Deutschlands gegenüber dem Iran in den letzten 30 Jahren, aber eben auch anderer Länder und Staaten wie China, Indien oder einige lateinamerikanische Länder. Als vierten Punkt würde ich gerne, haben Sie keine Angst, das wird möglichst kurz werden, ganz entgegen meiner Gewohnheiten. Als vierten Punkt werde ich dann speziell noch einmal etwas zur Bedrohung Israels sagen, auch zur aktuellen Situation, also der Zuspitzung genau dieser Bedrohung, wie ich das sehe. Und als fünften und letzten Punkt würde ich dann natürlich gerne zu der beliebten Frage, was tun, kommen, also zu der Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn das, was ich hier kurz als Analyse anreißen werde, wenn man das ernst nimmt, wenn man das für richtig hält, was bedeutet das hinsichtlich eines möglichen Umgangs mit dieser Islamischen Republik Iran? Das wäre in etwa das Programm. Als erstes also kurz noch einmal ein paar einfach Stichpunkte zum Charakter dieses iranischen Regimes. Es wurde schon gesagt, 1979 fand im Iran die sogenannte Islamische Revolution statt, die damals eine Massenbewegung war, keineswegs nur von den Islamisten, sondern auch maßgebliche Teile der autoritären marxistisch-leninistischen Linken haben diese Revolution unterstützt. Durchgesetzt hat sich bekanntlich aber die islamistische Bewegung unter Führung von Ayatollah Khomeini. Und seitdem haben sie dort also, Modernisierungsdiktatur des Schahs, die sehr eng mit den westlichen Ländern verbündet war, gestürzt und haben stattdessen also eine, wie sie es genannt haben, Islamische Republik im Iran errichtet. Eins der zentralen Charakteristika dieser Islamischen Republik Iran ist die sogenannte Herrschaft der Rechtsgelehrten. Das ist ein tatsächlich neues Konzept einer religiös-islamisch begründeten politischen Machtausübung. Das ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, auch für die aktuellen Diskussionen, weil dieses Velayat-e-Fiqh, diese Herrschaft der Rechtsgelehrten, des obersten Rechtsgelehrten, bereits einer der Gründe dafür ist, warum diese Islamische Republik Iran meiner Einschätzung nach nicht reformierbar ist. Warum es also nicht im Rahmen der Islamischen Republik Iran zu einem ernsthaften Wandel kommen kann, denn an dieser Herrschaft der Rechtsgelehrten kommt man schlicht nicht vorbei. Daneben existiert in dieser Islamischen Republik Iran ein sehr kompliziertes Geflecht an Institutionen, das ich nicht im Einzelnen darstellen möchte. Da gibt es in diesem Band einen ausführlichen Beitrag von Wahid Badatak, der versucht, das Verhältnis vom Präsident zum Wächterrat, zum Expertenrat, zum Schlichtungsrat und all diesen anderen Institutionen, die dort existieren, darzustellen, aber immer vor dem Hintergrund, dass die eigentliche letztliche politische Macht, dass das eigentliche politische Gewicht im Iran beim obersten geistlichen Führer liegt, nach der Revolution bis zu seinem Tod, also bei Khomeini, und seitdem bei Ali Khamenei, also dem obersten geistlichen Führer. Es ist er und nach wie vor nicht der Präsident, der beispielsweise den Oberbefehl über die Streitkräfte hat. Es ist der oberste geistliche Führer, der im Iran die Leitlinien der Außenpolitik bestimmt und solche Sachen. Also das ist das eigentliche Machtzentrum, was auch einer der Gründe dafür ist, warum in den letzten 20 Jahren es zwar schon einen Unterschied gemacht hat, ob jemand wie Ahmadinejad oder Khatami oder Rafsanjani Präsident im Iran ist, aber dass dieser Unterschied bei weitem nicht so groß ist, wie das häufig in westlichen Ländern angenommen wurde. Ein weiteres Charakteristikum dieser Islamischen Republik Iran ist, dass sie von Beginn an, gleich 1979 und auch schon vor der Revolution, einen globalen Herrschaftsanspruch formuliert hat. Jemand wie Khomeini hat von Anfang an überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, dass er dieses Gesellschaftsmodell, was er im Iran mit einerseits Massenunterstützung und andererseits brutaler Gewaltanwendung durchgesetzt hat, dass er das nicht nur als ein Modell für die iranische Gesellschaft ansieht, sondern perspektivisch als ein Gesellschaftsmodell, was auf der ganzen Welt durchgesetzt werden muss. Das bedeutet nicht, dass man sofort losschlägt und alle möglichen Länder angreift und sagt, so, wir stürzen jetzt alle nicht gottgefälligen Regierungen, was potenziell ja alle sind im Verständnis von Khomeini. Aber das bedeutet, dass man diesen Anspruch hat, perspektivisch wie Comenius formuliert hat, so lange zu kämpfen, bis der Ruf, es gibt keinen Gott außer Allah, in allen Ländern dieser Welt ertönt. Das war auch keine reine Rhetorik und ist es bis heute auch nicht, sondern dieser globale Herrschaftsanspruch wurde von Anfang an auch versucht, in reale Politik umzusetzen. Das bedeutet, man hat gleich nach 1979 angefangen, in einer ganzen Reihe von erstmal nahöstlichen Ländern, vor allem in den arabischen Ländern, Umsturzversuche zu organisieren, vor allem in jenen Ländern, wo es eine schiitische Minderheit gab. Man hat versucht, diese Länder zu destabilisieren. Das war in keinem Fall erfolgreich, hatte aber trotzdem massive Auswirkungen in diesen Ländern. Das heute sichtbarste Ergebnis von diesem Versuch, die Revolution zu exportieren, erstmal im Nahen und Mittleren Osten, ist heute die Hisbollah, also die schiitisch-dschihadistische Miliz im Libanon, die vom Iran unmittelbar gegründet wurde, bis heute massiv finanziert wird und ganz eng mit den iranischen Revolutionsgarden, also den Pasdaran, der Elitetruppe des iranischen Regimes, kooperiert. Und das bedeutet auch, dieser globale Herrschaftsanspruch, dass das Regime sich mit seinem Terror keineswegs auf die Landesgrenzen des Irans beschränkt hat oder heute beschränkt. Also nur um das kurz die Dimension deutlich zu machen, es wurden Zehntausende oppositionelle oder vermeintliche Regimegegner oder tatsächliche Regimegegner in den letzten 30 Jahren im Iran hingerichtet. Millionen von Iranern wurden ins Exil getrieben, also nur um das Ausmaß dieses Terrors deutlich zu machen. Aber eben nicht nur im Iran wurde dieser Terror angewendet, sondern aufgrund dieses global formulierten Herrschaftsanspruchs hat das Regime in den letzten 30 Jahren immer auch iranische Oppositionelle vor allem, aber nicht nur die, auf der ganzen Welt verfolgt. Um nur ein Beispiel hier aus Berlin herzunehmen, Anfang der 90er Jahre wurde, nachdem ein paar Jahre vorher in Wien ein Mordanschlag auf den Vorsitzenden der Demokratischen Partei Kurdistan Iran, Henk Asenlu, stattgefunden hat, wurde sein Nachfolger, Herr Shrafkandi, hier in Berlin-Wilmersdorf von einem Mordkommando der Islamischen Republik gemeinsam mit seinen Begleitern schlicht und einfach hingerichtet. Und das war nicht irgendeine wild gewordene kleine Einheit, also eine nicht mehr, die vom Regime nicht mehr im Griff gewesen ist oder so etwas, sondern es gibt glücklicherweise das sogenannte Mykonos-Urteil, wo ein hohes deutsches Gericht detailliert nachweist, dass die Befehle zu diesem Mordanschlag auf deutschem Territorium von den obersten Spitzen des iranischen Regimes befehligt wurden, und zwar genau von jenen Leuten wie dem damaligen Präsidenten Rafsanjani, Velayati, dem Sicherheitsminister Felahian, die damals von der CDU-CSU-FDP-Regierung, vor allem vom Außenminister Kinkel, als Ansprechpartner für den sogenannten kritischen Dialog ausgegeben wurden, zu dem ich dann nachher kurz noch etwas sagen werde. Diese Terroranschläge waren aber keineswegs nur auf iranische Oppositionelle beschränkt und sie waren auch nicht nur auf Europa beschränkt. Eins der bekanntesten Beispiele ist ebenfalls aus den 90er Jahren, sind die Anschläge in Buenos Aires in Argentinien. Der blutigste Anschlag 1994 auf das jüdische Gemeindezentrum in Buenos Aires, bei dem 85 Menschen ermordet wurden und mehrere hundert schwer verletzt wurden. Die argentinische Justiz ermittelt bis heute gegen Leute wie Rafsanjani und es gibt internationale Haftbefehle, unter anderem gegen den aktuellen Verteidigungsminister der Islamischen Republik Iran. Ja, also Herr Wahidi, der international von Interpol per Haftbefehl wegen seiner unmittelbaren Verantwortung für diesen einen der blutigsten antisemitischen Mordanschläge, die es überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben hat, gesucht wird, der wurde im zweiten Kabinett von Ahmadinejad ganz bewusst als Provokation zum Verteidigungsminister bestellt, als er im iranischen Pseudo-Parlament, im Majlis, bestätigt wurde, war er derjenige Minister im zweiten Kabinett von Ahmadinejad, der mit Abstand die größte Zustimmung bekommen hat. Wie er ins Parlament dann eingezogen ist, wurde er mit Magbar Israel, also Tod Israel rufen, begrüßt. Weitere Charakteristika, das wurde in der Einleitung schon kurz erwähnt, und mache ich das auch nur kurz, systematische Unterdrückung von Frauen. Also das ist keine irgendwie zufällige Diskriminierung, die da irgendwie im Iran ab und zu mal passiert, sondern im Iran gilt die Scharia, die impliziert, dass es einen Verschleierungszwang gibt. Frauen werden systematisch diskriminiert, sind vor Gericht nicht gleich viel wert und so weiter und so fort. Auch das kann man im Einzelnen in einem anderen Beitrag dieses Buches nachlesen, von Fatih Naguibzadeh, die dort ausführlich die Situation der iranischen Frauen sowohl vor der Revolution von 79 als auch danach analysiert. In diesem Zusammenhang ebenfalls, wenn man davon redet, dass die Scharia im Iran gilt, heißt das auch, dass es im Iran eine systematische, nicht nur Diskriminierung, sondern Verfolgung und Ermordung von Homosexuellen gibt. Auf Homosexualität steht im Iran schlicht und einfach die Todesstrafe, und das ist auch kein totes Recht oder so etwas, sondern das ist etwas, was auch vollzogen wird, was vollstreckt wird. Es gibt sehr weit auseinandergehende Schätzungen, wie viele Leute in den letzten 30 Jahren genau aufgrund des Vorwurfs, sie seien homosexuell, hingerichtet wurden. Die höchsten Zahlen sind dabei, dass 4.000 Menschen dort hingerichtet wurden. Muss man allerdings dazu sagen, das sind keine bestätigten Zahlen. Aber Faktum ist, dass natürlich regelmäßig Leute aufgrund ihrer Homosexualität im Iran hingerichtet werden. Eines der Beispiele, was in der Weltöffentlichkeit auch wahrgenommen wurde, war vor ein paar Jahren, wo man einen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 15- und 16-Jährigen öffentlich an Baukränen aufgehängt hat. Baukräne, die selbstverständlich aus Europa geliefert wurden. Ein weiteres Charakteristikum seit 30 Jahren ist die Verfolgung von nationalen und von religiösen Minderheiten. Bei den nationalen Minderheiten, es gibt eine ganze Reihe von Minderheiten im Iran, genau genommen sind die Perser eigentlich eine Minderheit, weil die meisten der Iraner sind gar keine Perser. Eine der wichtigsten vielleicht die Kurden und Kurdinnen, weil die nämlich seit über 30 Jahren bewaffnet, das heißt also auch militärisch, gegen dieses Regime kämpfen. Auch jetzt ganz aktuell, und das ist auch bei den Ereignissen seit Juni letzten Jahres ein bisschen untergegangen. In den meisten kurdischen Gebieten vom Iran herrscht schlicht und einfach Kriegsrecht, und dort findet eine ganz harte, auch militärische Auseinandersetzung statt, von der man hier kaum Kenntnis nimmt. Bei der Verfolgung religiöser Minderheiten ist insbesondere die Verfolgung und Diskriminierung der Baha'i zu nennen, also einer, ich würde sagen, vergleichsweise sympathischen Religionsgemeinschaft, also bei denen zum Beispiel zum religiösen Grundsatz gehört die komplette Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und wenn man wird nicht als Baha'i geboren, auch wenn die Eltern Baha'i sind, man muss das mit 18 dann selber entscheiden, also eine vergleichsweise sehr vernunftgeleitete Religion. Die wird im Iran anders als Juden, Christen und Zoroaster, wenn ich es richtig im Kopf habe, nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt. Und dementsprechend sind Baha'i also einer massiven, nicht nur Diskriminierung, sondern auch Verfolgung ausgesetzt und immer wieder, auch in der augenblicklichen Situation, wird die Führung der Baha'i-Gemeinde im Iran inhaftiert. Und es gibt inzwischen Warnungen von den Führern der Baha'i, die sich ansonsten sehr zurückhalten, weil sie sich einfach nicht in Politik einmischen wollen, dass es perspektivisch wirklich sich so zuspitzen könnte, die Situation, dass die Existenz von Baha'i im Iran als Ganzes ernsthaft in Frage gestellt wird, also bedroht ist. So viel vielleicht in einem Schnelldurchlauf ein paar Charakteristika, um sie nochmal in Erinnerung zu rufen. Zum massiven Antisemitismus und Israel-Hass des Regimes werde ich dann gleich nochmal extra was sagen, wenn ich zu dem Punkt der Bedrohung Israels komme. Kurz aber zu der Frage, was sich nun eigentlich seit dem Juni letzten Jahres geändert hat. Es hat wahrscheinlich im Iran noch nie nicht gefälschte Wahlen gegeben seit 1979, aber trotzdem war es ja bekanntlich diesmal anders. Der Wahlbetrug war offensichtlich dermaßen dreist, und zusätzlich hat gerade eine Dynamik in der iranischen Gesellschaft existiert, dass es zu dem ja bekannten Ergebnis geführt hat, dass es seit dem Juni 2009 eine massive, am Anfang millionenfache Protestbewegung im Iran gibt, die natürlich sehr heterogen ist, also das ist keine einheitliche Bewegung, wo nun alle Leute, die auf die Straße gehen, genau das Gleiche wollen. Es gibt dort natürlich die unterschiedlichsten Fraktionen, können wir vielleicht auch nachher in der Diskussion noch näher darauf eingehen. Es gibt Leute, die eine Reformierung der Islamischen Republik wollen. Es gibt aber eine sehr große Anzahl von Leuten, was auch an den Slogans innerhalb kurzer Zeit deutlich wurde, auf den Demonstrationen, die sehr viel mehr wollen, die schlicht und einfach einen Sturz dieses Regimes wollen und nicht nur ein Sturz von Präsident Ahmadinejad, sondern die prinzipiell die Islamische Republik im Iran in Frage stellen und die also schlicht und einfach demokratisch-rechtsstaatliche und säkulare Verhältnisse im Iran haben möchten. Beim Regime selber hat aber natürlich mit diesen Wahlen und der anschließenden Entwicklung auch eine ganz neue Entwicklung stattgefunden. Bis dahin hatte gerade diese Institution des obersten geistlichen Führers die Aufgabe, zwischen den in der Islamischen Republik Iran existierenden unterschiedlichen Fraktionen, die es immer gegeben hatten, die sich immer in gewisser Art und Weise bekämpft haben. Von im Westen wurde das dann oft Moderate oder Reformer oder so genannt. Es gibt dann die Konservativen und die revolutionären Hardliner. Und es gibt eine ganze Reihe, also es gibt eine starke Fraktionierung innerhalb des Herrschaftsestablishments der Islamischen Republik. Und die Aufgabe des obersten geistlichen Führers war sozusagen der Mediator zu sein, dafür zu sorgen, dass von allen ein wenig die Interessen letzten Endes ins Staatswesen beziehungsweise in die revolutionären Institutionen Eingang finden. Khomeini selber hat kurz nach der Revolution einmal gesagt, wir brauchen beide Flügel, um unsere Ziele erreichen zu können. Ja, also weil auch er wurde natürlich von den unterschiedlichen Fraktionen immer aufgefordert, ja, jetzt macht doch mal die Reformer fertig, oder die wollten, dass er sich von den Konservativen distanziert. Und er hat genau diese Position immer vertreten, wir brauchen beide Flügel, um unsere Ziele zu erreichen. Und das hat sich eigentlich seit dem Juni 2009 wahrscheinlich nicht unumkehrbar, aber doch sehr deutlich geändert. In dem Augenblick, wo Ali Khamenei sich noch bevor überhaupt das Wahlergebnis wirklich vorliegen konnte, sich klipp und klar auf die Seite von Ahmadinejad und damit auf die Seite der Revolutionsgarden, also der Pasdaran, der Elitetruppe des Regimes, gestellt hat, genau in diesem Augenblick hat er sich ganz eindeutig eben auf eine Seite, auch von einer Fraktion innerhalb der Islamischen Republik geschlagen. Und das ist einer der Gründe dafür, warum wir seit Juni 2009 eben nicht nur diese sehr starke Freiheitsbewegung auf den Straßen sehen, die, wie gesagt, die Islamische Republik als Ganzes, zumindest in ihrer Mehrheit, in Frage stellt, sondern dass es auch innerhalb des Regimes massive Machtkämpfe gibt, die ebenfalls mit großer Brutalität ausgetragen werden. Also auch ganz, ganz etablierte Leute, die in den letzten 30 Jahren ganz wichtige Funktionen innerhalb der Islamischen Republik eingenommen haben, sind verhaftet worden, sind gefoltert worden, sind teilweise umgebracht worden. Auch jene Leute, die heute in den westlichen Medien, wie ich denke, fälschlicherweise als die großen Führer der Opposition dargestellt werden, wie Mousavi und so, sind ja mit Einschüchterung konfrontiert. Auch das sind ja Leute, die unmittelbar selber aus dem Regime kommen. Mousavi war in den 80er Jahren Premierminister der Islamischen Republik, ein Amt, was später abgeschafft wurde. Das ist also die Zeit, in der Zehntausende Oppositionelle hingerichtet wurden während des Iran-Irak-Krieges. Und Mousavi war also ein glühender Anhänger von Khomeini. Das ist also kein Oppositioneller, sondern das ist jemand, der aus diesem Regime selber kommt, aber in Opposition zu einem anderen Flügel des Regimes, nämlich jenen, der von Ahmadinejad und heute eben auch vom obersten geistlichen Führer Khamenei repräsentiert wird. So viel ein paar kurze Worte dazu, was sich da nun geändert hat, womit sich aber nicht wirklich was an der grundlegenden Charakteristik der Islamischen Republik geändert hat, die ich vorher kurz angedeutet habe. Mit dieser Islamischen Republik gibt es nun, so ekelhaft sie ist, seit 30 Jahren auch eine massive Kollaboration. Ich würde behaupten, wenn diesem Regime in den letzten 30 Jahren nicht von maßgeblichen Ländern, und zwar insbesondere aus Europa und zwar ganz besonders aus Deutschland, mit mal Appeasement, also einer Art Beschwichtigung, mal aber auch mit ganz offener politischer Kollaboration und vor allem, wenn ihm nicht durch die massiven Wirtschaftsbeziehungen aus Ländern wie Deutschland und einer Reihe von anderen Ländern begegnet worden wäre, dann wäre dieses Regime heute gar nicht mehr an der Macht. Dieses Regime hat zwar einen massiven Gewaltapparat aufgebaut und hat wahrlich auch eindrücklich gezeigt, dass es jederzeit bereit ist, diesen Gewaltapparat auch zum Einsatz zu bringen. Ich vermute aber, dass man das schon so klar sagen kann, dass wenn es diese Kollaboration nicht gegeben hätte, ja, gerade aus Deutschland, dann hätte es das Regime nicht geschafft, sich 30 Jahre an der Macht zu halten. Die jetzt, diese Bewegung, die wir jetzt sehen, das ist zwar eine sich neu konstituierende Freiheitsbewegung, aber es hat immer schon in den letzten 30 Jahren, trotz aller Repression, immer wieder neue oppositionelle Kräfte gegeben, die immer wieder trotz, natürlich, dass die Leute sind mit dem Tod bedroht, wenn sie im Iran versuchen, in irgendeiner Form gegen das Regime vorzugehen, das hat es immer wieder gegeben. Und diese Leute wurden einerseits natürlich, ganz ähnlich wie in der heutigen Situation, von der globalen Linken schlicht und einfach im Stich gelassen, weil sich komischerweise kein Mensch dafür interessiert hat, für diesen Kampf, den diese Leute dort geführt haben. Vielleicht, weil es ausnahmsweise mal nicht gegen die USA und Israel ging. Und natürlich werden diese Leute auch, und auch das ist kein großer Unterschied zur Situation seit 2009, werden sie von dem, was sich so globale Staatengemeinschaft oder der Westen oder wie auch immer man das nennen möchte, auch im Stich gelassen, weil sie eben keine vorbehaltlose Unterstützung erfahren, weil keiner auf die Idee kommt, einfach mal die diplomatischen Beziehungen zu so einem Regime abzubrechen und zu sagen, das ist nicht mehr legitim, es gibt also auch keine legitimen Interessen mehr dieses Regimes. Und weil zumindest bisher in all diesen Ländern, über die ich da rede, die ökonomische Kooperation mit diesem Regime bisher weitergeht. Zu diesem Punkt etwas ausführlicher vielleicht zur Bundesrepublik Deutschland. Deutschland ist seit Anfang der 90er Jahre der wichtigste westliche Handelspartner der Islamischen Republik Iran. Auch vorher schon hat Deutschland politisch eine maßgebliche Rolle gespielt, als es darum ging, diese IRI, also die Islamische Republik Iran, aus der internationalen Isolation zu führen. Also nachdem die nach 1979 gleich als erstes mal die amerikanische Botschaft besetzt haben, hatten sie kein sonderlich gutes Standing in einer internationalen Staatengemeinschaft. So was macht man, das gab es nicht mal im Kalten Krieg, sowas, ne? Das macht man einfach nicht. Botschaften besetzen ist irgendwie nicht so gut. Nun war die Frage, wie kommt diese IRI wieder raus aus dieser Isolation? Und da war es Hans-Dietrich Genscher, der als erster Außenminister eines NATO-Landes, er war nicht der erste westliche Außenminister, es war natürlich der österreichische Außenminister, aber als erster Außenminister eines NATO-Landes nach Teheran gefahren ist, bereits 1984, und damit den Grundstein gelegt hat für die zukünftige, sowohl sehr enge politische Kooperation, die bis hin in den Geheimdienstbereich in den 90er Jahren gegangen ist, vor allem unter Klaus Kinkel, und aber eben auch die Grundlage für die ökonomische Kooperation gelegt hat. Seit 1990, also nach der deutschen Wiedervereinigung und in der Zeit, als Rafsanjani dann Präsident im Iran war, ist die ökonomische Zusammenarbeit massiv ausgebaut worden und aktuell liefert die Bundesrepublik Deutschland pro Jahr Waren im Wert von 3 bis 4 Milliarden Euro in den Iran und ist damit bis heute, also bis aktuell jetzt, der wichtigste westliche Handelspartner des Iran. Bis vor kurzem war es überhaupt der wichtigste Handelspartner des Iran. Da ist die Bundesrepublik inzwischen von China überholt worden. Es gibt nun zu diesem kritischen Dialog in den 90er Jahren, sage ich jetzt nicht viel was, wenn dem das noch jemand genauer interessiert, wie diese politische oder auch geheimdienstliche Kooperation aussah, können wir ja vielleicht auch in der Diskussion drauf kommen. Vielleicht lieber was zur aktuellen Situation in Bezug auf diese Kollaboration. Natürlich ist es so, dass auch in Deutschland gerade die Bundeskanzlerin ja nun schon seit ungefähr 4 Jahren davon redet, dass irgendwie das iranische Nuklearprogramm, zu dem ich auch gerne was sage, eine schlimme Sache ist, dass man das auf keinen Fall zulassen soll. Und es wird eine sogenannte Entmutigungsstrategie für die deutsche Wirtschaft betrieben. Das bedeutet, dass man den deutschen Firmen und Konzernen nicht verbietet, mit dem Iran Geschäfte zu machen, sondern dass man ihnen empfiehlt, mit dem Iran keine Geschäfte zu machen. Und jeder, der sich irgendwie mal eine Zeit lang mit irgendwie Kapital oder Unternehmen beschäftigt hat, weiß natürlich, dass das erstmal so ein Unternehmen überhaupt nicht interessiert. Und dass das bisher auch keine sonderlichen Früchte getragen hat, kann man daran sehen, dass im Jahr 2009, ja, es keinen dramatischen Rückgang irgendwie in den Handelsbeziehungen der Bundesrepublik Deutschland mit dem Iran gegeben hat. Was es aktuell gibt, ist, dass einige wenige der großen, wichtigen deutschen Konzerne, wie Siemens als allererstes, die alleine pro Jahr 430 Millionen Euro, also Waren im Wert von 430 Millionen Euro in den Iran geschifft haben pro Jahr, dass die angekündigt haben, dass sie ab Mitte 2010 keine neuen Geschäfte mehr lukrieren werden. Das heißt nicht, dass Siemens, so wurde das in den Medien oft dargestellt, sich komplett aus dem Iran zurückzieht. Ja? Die haben so enge und auch weiter anhaltende Geschäftsbeziehungen, dass das wahrscheinlich Jahre dauern wird, bis sich Siemens wirklich aus dem Iran zurückgezogen hat, selbst wenn sie ernst machen mit dem, was sie jetzt angekündigt haben. Mal abgesehen davon, dass gerade ein Konzern wie Siemens überhaupt keine Probleme hätte, über irgendwelche formalen, nicht zum Konzern gehörende Tochterfirmen weiter Geschäfte zu machen und, was nicht nur für Siemens gilt, sondern was für viele deutsche Unternehmen eine Möglichkeit ist, dass man nicht direkt mit dem Iran Geschäfte macht, sondern über die Arabischen Emirate seine Geschäfte mit dem Iran abwickelt. Die Exporte nicht nur Deutschland, sondern von einer ganzen Reihe von Ländern in diese Emirate ist sprunghaft angestiegen und man wundert sich, wo das Zeug natürlich alles bleibt, oder man wundert sich gar nicht. Natürlich weiß man, dass das von dort dann weiter in den Iran exportiert wird. Diese Kollaboration, auch in ökonomischer Hinsicht, ist aber, wie gesagt, eine globale. Das ist nicht nur das Problem, dass viele europäische Länder und gerade Deutschland diese Geschäfte weiter betreiben und auch auf politischer Ebene mit dem Iran weiterhin zusammenarbeiten, sondern es ist ein globales Problem. Auch das will ich nur kurz anreißen. Wir werden, nächster Werbeblock, den haben wir ja schon vor 2 Jahren gemacht, den Sammelband. Wir machen gerade einen neuen, der im Mai erscheinen wird, der sich dann gerade dieser globalen Bündnispolitik des Regimes widmen wird. Er wird Iran im Weltsystem heißen. Und dort wird es unter anderem dann um die Bündnispolitik des iranischen Regimes in Asien und in Afrika ist weniger wichtig, aber auch darum wird es gehen, und in Lateinamerika gehen. Und das ist, also in Asien ist das natürlich in ökonomischer Hinsicht extrem wichtig. Länder nicht nur wie China, das ist natürlich das wichtigste Land dabei, aber auch wie Japan, Indien, seit neuestem auch Südkorea, sind ganz wichtige Handelspartner der Islamischen Republik Iran. Und bei China ist natürlich das riesige Problem, dass sie gleichzeitig Vetomacht im UN-Sicherheitsrat haben. Und es ist ja im Augenblick massiv in Diskussion, ob es zusätzliche UN-Sanktionen gegen den Iran geben sollte. Es gibt ja schon ein paar, aber die sind vollkommen lächerlich, unter anderem, weil Länder wie Russland und China bis immer darauf bestanden haben, dass das halt nur so eine Art symbolische Sanktionen sind, wo man ein paar Kommandeuren, der passt daran, irgendwie ein paar Sachen verbietet und so. Also das sind keine Sanktionen, die wirklich das Regime unter Druck setzen. Die Frage ist, ob das jetzt zustande kommen wird, und das ist unter anderem aufgrund dessen, dass ein Land wie China dermaßen enge, sowohl politische als auch ökonomische Beziehungen mit dem Regime hat, relativ unwahrscheinlich, wo dann natürlich die Frage kommt, ob der Westen unabhängig von diesen Ländern Sanktionen verabschiedet. Aber zu Sanktionen sage ich auch gleich noch was. Von dem politischen Hintergrund wichtig ist vielleicht genau diese Kollaboration, die es in Lateinamerika gibt. Es ist ja tatsächlich so, es ist also zumindest auf den ersten Blick mal, sagen wir mal, überraschend, dass es gerade sich als links verstehende Länder oder Politiker sind, die zur Avantgarde der Kollaboration mit diesem Regime gehören. Es sind eben gerade diese Helden, die neuen Helden der lateinamerikanischen Linken, die ja leider auch in der europäischen Linken eine ziemlich große Fangemeinde haben, nämlich so Leute wie so ein Caudillo wie Hugo Chavez, aber eben auch Evo Morales in Bolivien oder Dani Ortega in Nicaragua, ja, der irgendwann früher ja mal für irgendwas Emanzipatives stand, der heute sich schlicht und einfach auf die Seite von Ahmadinejad stellt. Es sind solche Politiker, also die Helden dieser neuen, dieses sogenannten Sozialismus des 21. Jahrhunderts, wie sie es nennen, die heute zu den wichtigsten politischen Bündnispartnern von Ahmadinejad gehören. Also das ist, gerade bei Chavez wird das besonders deutlich, und bei Chavez ist das natürlich wichtig, weil Venezuela, also das ist nun zwar nicht die USA oder so, aber das ist ein wichtiges Land, auch aufgrund seines Rohstoffreichtums. Das wäre ja schlimm genug, wenn sie sich im Allgemeinen mit der Islamischen Republik Iran solidarisieren, aber sie gehen ja wirklich weiter. Sie haben sich ja auch seit dem Juni letzten Jahres klipp und klar auf die Seite der aggressivsten und reaktionärsten Fraktionen innerhalb dieses Regimes gestellt, nämlich auf die Seite von Ahmadinejad. Ja? Und daran sieht man, dass also dieser Sozialismus des 21. Jahrhunderts, wie der genannt wird, mit sowas wie dem konsequenten Humanismus, und zwar dem konsequent westlichen Humanismus eines Karl Marx, dermaßen wenig zu schaffen hat, dass also selbst ein islamischer Apokalyptiker wie Ahmadinejad diesem Sozialismus des 21. Jahrhunderts offensichtlich einiges abgewinnen kann. Ja, und ich vermute, dass es auch kein Zufall ist, dass gerade jemand wie Ahmadinejad sowas macht. Das ist nämlich nicht nur ein taktisches Bündnis. Ne? Man könnte ja sagen, ja, die versuchen halt einen eigenständigen Entwicklungsweg, und natürlich ist das den Amerikanern nicht recht. Die versuchen, den wegzuputschen, wie sie das schon immer gemacht haben und so. Und dann brauchen sie halt irgendwie Bündnispartner, und man ist halt nicht wählerisch und sowas. Ja? Es ist leider ja viel mehr. Es gibt schlicht und einfach in dieser Ideologie des Sozialismus des 21. Jahrhunderts eine ganze Menge von Elementen, die einfach sehr gut passen zu dem, was die kommunistische Ideologie im Iran vertritt. Und als allererstes ist dann natürlich der Antisemitismus zu nennen. Es ist eben kein Zufall, dass das jemand wie Chavez ist. Jemand wie Chavez, der die Oppositionsführer in Venezuela als herumziehende Juden bezeichnet. Jemand wie Chavez, der das Vorgehen der Israelis im Libanon mit dem Vernichtungskrieg der Nazis vergleicht und dann auch natürlich gleich mal seinen Botschafter, nachdem die Iraner ihm das vorgeschlagen haben, aus Israel abgezogen haben, Und es ist auch kein Zufall, dass jemand wie Chavez sich von einem der übelsten Antisemiten Lateinamerikas über Jahre lang hat beraten lassen, nämlich Norberto Cresole, der unter anderem durch die These bekannt wurde, dass die Juden Argentiniens den Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum 1994 selber verübt haben, nur damit sie wieder alle als Antisemiten beschuldigen können. Es gibt also genau dieses Bündnis einer, um es zugespitzt zu formulieren, einer antisemitischen Internationale. Und das bedeutet für das prospektive Opfer genau solch einer Internationale, nämlich den jüdischen Staat, also Israel, nun überhaupt nichts Gutes. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, nämlich genau der Bedrohung Israels. Es wurde schon in der Einleitung gesagt, der Antisemitismus des iranischen Regimes ist grundlegend für die Islamische Republik Iran. Es wurde auch schon gesagt, das ist nichts, was erst jetzt durch Präsident Ahmadinejad irgendwie neu dort eingeführt wurde, sondern die Vernichtungsdrohungen gegenüber dem jüdischen Staat sind seit 31 Jahren offizielle Politik der Islamischen Republik Iran. Es gibt zwischen den unterschiedlichen Fraktionen die haufenweise unterschiedliche Ansichten darüber, ob man sich nun ganz Körper versteuern muss oder das Kopf vielleicht doch weiter da hinten setzen kann. Und es gibt unterschiedliche Ansichten über die Wirtschaftspolitik. Und es gibt unterschiedliche Ansichten, in welcher Art und Weise man die Konfrontation mit dem Westen und auch die Konfrontation mit Israel beschreiben sollte. Aber über die grundlegende Tatsache, dass man nie und nimmer einen jüdischen zionistischen Staat im Nahen Osten akzeptieren wird, darüber gibt es zwischen diesen Fraktionen keine Meinungsverschiedenheiten und keine Diskussion. Und das Gleiche gilt leider weitgehend auch für das iranische Nuklearprogramm. Ich werde nicht auf die Einzelheiten dieses Nuklearprogramms eingehen und Sie damit irgendwelchen technischen Details nerven. Auch dazu gibt es einen eigenen Beitrag in diesem Buch von Yossi Mehlmann und auch in unserem nächsten Buch im Mai wird es wieder einen ganz aktuellen Beitrag geben von Emanuela Ottolenghi, wo detailliert nachgewiesen wird, dass es sich also selbstverständlich um ein Nuklearwaffenprogramm handelt bei diesem iranischen Atomprogramm und nicht um irgendwie eine Spielerei, mit der man ein bisschen Energie erzeugen möchte. Wichtig ist, dass durch dieses Nuklearwaffenprogramm des Irans für Israel eine ganz spezifische Situation entsteht. Es ist für Israel ja überhaupt nicht neu, dass es bedroht wird. Der jüdische Staat muss seit seiner Gründung sich nicht nur gegen Vernichtungsdrohungen, sondern auch gegen ganz manifeste, also militärische Vernichtungsversuche zur Wehr setzen. Und leider gibt es keine großen anderen Möglichkeiten, als das natürlich auch mit Gewalt, also militärisch zu tun. Was neu ist an der heutigen Situation ist, dass im Iran eine Kombination existiert aus einer Art apokalyptischen, islamisch begründeten Märtyrertum, einem wüsten Antisemitismus, der sich insbesondere in einem, wie Vahid Vadatak das nennt, eliminatorischen Antizionismus ausdrückt, also eben in diesen Vernichtungsaufrufen und Drohungen gegenüber Israel, die auch aktuell immer wieder wiederholt werden. Ich kann gern da eine Reihe von Zitaten nachliefern, und zwar aus iranischen Staatsmedien. Ja, also das, weil dann heißt es immer, das war ein Übersetzungsfehler, hat er ja nie gesagt und so. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das ist eine der klassischen Verharmlosungsstrategien gegenüber dem Regime. Man behauptet, der hätte das ja so nie gesagt. Das war alles nur ein Übersetzungsfehler. Es gibt endlose Zitate von Ahmadinejad und auch von Ali Khamenei selbstverständlich und von einer Reihe von anderen Leuten. Es gibt überhaupt nichts daran zu deuten, dass diese Vernichtungsabsichten bestehen. Wahrscheinlich werden diese Leute selber beleidigt, wenn man ihnen sagen würde, ihr wollt Israel ja gar nicht vernichten. Doch, wollen wir. Das ist, wie gesagt, seit 30 Jahren offizielle Politik. Es steht auf den Militärparaden in Teheran, auf den Raketen, die heute schon bis nach Tel Aviv reichen, steht Magbar Israel drauf, Tod Israels. Ja? Also das ist kein Geheimnis, es braucht keine ideologiekritische Finesse, um herauszuarbeiten, dass dieses Regime Israel nicht besonders mag. Es ist also vollkommen klar, dass es diese Vernichtungsabsicht gibt. Und das heißt, es gibt die Kombination aus diesem islamisch-apokalyptischen Messianismus, der Vernichtungsdrohung gegenüber Israel und dem Streben nach der Technologie der Massenvernichtung. Und das ist eine wirklich spezifische und auch für Israel neue Situation, die das Ganze so gefährlich macht. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was tun, aber bevor ich dazu komme, will ich vielleicht noch auf einen anderen Einwand kurz eingehen, der auch immer kommt, weil kommt sowieso in der Diskussion, kann ich es auch gleich sagen. Es wird ja dann oft gesagt, naja, aber Vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlimm, wenn das iranische Regime irgendwann bald über Nuklearwaffen verfügt, weil letzten Endes würden sie sie ja gar nicht einsetzen. Sie würden ja, Israel hat angeblich ja auch Nuklearwaffen, und das wäre dann halt eine Abschreckung und die Iraner sind ja nicht verrückt und so weiter und so fort. Erstens, niemand kann Israel zumuten, dass sie sich auf solche Einschätzungen verlassen. Der Staat Israel wurde gegründet, das ist das Wesen, der Grundgedanke des Zionismus, und zwar egal ob rechts, links, liberal, säkular, religiös, was auch immer, der Grundgedanke ist, man wird es nicht noch einmal riskieren, dass Leute, die ganz offen sagen, wir werden euch umbringen, auch in die Möglichkeit versetzt werden, dass sie es tun. Selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, also ich sage das jetzt mal aus israelischer Perspektive, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit 1% ist, dass der Iran vielleicht so eine Atomwaffe einsetzt, dieses 1% ist nach dem Holocaust nicht akzeptabel für Israel, dass man dieses Risiko in Kauf nimmt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, das ist aber vielleicht sogar wichtiger, das iranische Regime müsste Nuklearwaffen gar nicht einsetzen, um die Existenz Israels zu gefährden. Warum? Es gibt eine Reihe von Punkten, ich greife mal drei raus, die ich für besonders entscheidend halte. Erstens, vergessen Sie den kompletten, im Augenblick ohnehin nicht existierenden Friedensprozess im Nahen Osten. Aber auch jede zukünftige Friedenslösung oder so etwas, jeder Ausgleich, jeder Kompromiss von Israel mit den arabischen Nachbarstaaten, wäre schlicht und einfach obsolet. Kein arabisches Land, selbst wenn es wollte, könnte sich erlauben, wenn es ein nuklear bewaffnetes iranisches Regime gibt, was sagt, wir werden alle Leute, die mit Israel verhandeln oder Frieden schließen, genauso behandeln wie Israel selber, mit Israel noch in Verhandlungen zu treten, um Frieden anzustreben. Der zweite Punkt, Israel könnte nicht mehr adäquat auf Angriffe der iranischen Verbündeten an seiner Nord- und Südgrenze vorgehen. Sie wissen auch heute schon, in den letzten Jahren ist es regelmäßig zu Angriffen von der Hamas und der Hisbollah auf israelisches Staatsgebiet gekommen. Nachdem alle möglichen anderen Möglichkeiten nicht gegriffen haben, hat Israel da mit militärischer Gewalt darauf reagiert. Das wäre nahezu unmöglich, wenn diese NGOs der Vernichtung, hat mein Kollege Gerd Scheidt das mal schön genannt, wenn diese NGOs der Vernichtung wie Hamas und Hisbollah mit einem nuklearen Backup des iranischen Regimes rechnen können. Was bedeuten würde, es käme zu einer permanenten innerstaatlichen Fluchtbewegung innerhalb Israels. Und der dritte Punkt, ohne dass irgendwie Ahmadinejad oder Ali Khamenei oder einer ihrer Nachfolger überhaupt den Knopf drücken müsste, könnte das iranische Regime zu einer Entvölkerung Israels beitragen. Schon heute sagen knapp 30% der Israelis, wir werden das Land verlassen, sobald dieses Regime über Nuklearwaffen verfügt. Was man gut verstehen kann. Ich meine, wer will da leben oder wer will, dass seine Kinder sozusagen unter dem Damoklesschwert einer iranischen Nuklearbombe, Atombombe leben müssen. Also eines Regimes, was seit 30 Jahren sagt, wir wollen euch dort weghaben, wir werden euch, wenn ihr nicht von alleine abbaut, vernichten. Und diese 30%, vielleicht sind es in der Realität dann ja sogar noch mehr, das werden natürlich die 30% der bestgebildeten, wohlhabendsten quasi Israels sein. Damit ist dieses Land im Prinzip am Ende. Und das bedeutet, um es zusammenzufassen, die Akzeptanz einer iranischen Nuklearwaffe mit diesem Regime, muss man aber dazu sagen, ne? Also wenn im Iran eine Regierung in Island wäre, hätte wahrscheinlich, fände das keiner toll, dass die Atombomben bauen, aber irgendwie wird auch keiner sonderlich schlecht schlafen deswegen. Aber die Akzeptanz dieses heute existierenden Regimes im Iran mit Nuklearwaffen, das ist für Israel keine Option. Und da ist also jetzt die Frage, was macht man dagegen? Wie kann man das eigentlich verhindern? Eine Möglichkeit wäre aber erstmal, dass man es gar nicht verhindert und dass man sagt, das ist etwas, was man zumindest in den letzten Jahren, gerade in Deutschland, sehr stark antreffen konnte. Man leugnet das einfach oder verharmlost das völlig. Ne? Also entweder leugnet man das und sagt, ja, die bauen ja gar keine Atomwaffen, oder man verharmlost es und sagt, ja, die bauen vielleicht Atomwaffen, das ist aber gar nicht so schlimm, weil, wie gesagt, da funktioniert dann die Abschreckung und außerdem Israel hat ja auch Atomwaffen, und warum sollen die da nicht und so weiter und so fort. Oder man geht noch weiter, so wie Christoph Bertram, der ehemalige Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik, der so insgeheim oder gar nicht so insgeheim, der zumindest implizit immer andeutet, dass es vielleicht ja gar nicht so schlecht wäre, weil Deutschland dann eine strategische Partnerschaft mit der Islamischen Republik Iran eingehen könnte. Es gibt andere Politikwissenschaftler, Kinan Jäger ist jemand, auf den mein Kollege Matthias Künzel zu Recht immer gerne hinweist, der schon darüber spekuliert hat, gesagt hat, ein Iran mit Nuklearwaffen könnte den USA ganz anders gegenübertreten Und er findet das offensichtlich super, weil Deutschland sich dann sozusagen in einer gemeinsamen anti-hegemonistischen Front mit der Islamischen Republik Iran gegen eine der westlichen Siegermächte des Zweiten Weltkriegs wenden könnte. Das klingt ein bisschen irre schon, ja, und es ist natürlich auch spekulativ. Das ist aber genau das, was iranische Führer Deutschland seit der Wiedervereinigung offiziell immer wieder angeboten haben. Ich empfehle da die Erinnerung des ehemaligen iranischen Botschafters hier in Deutschland, die sind auf Englisch erschienen, da gibt es ein Vorwort von Rafsanjani, dem ehemaligen Präsidenten, da kann man das detailliert nachlesen. Da sagt er, jetzt mit der deutschen Wiedervereinigung ist auch Deutschland aus dem Schatten des Zweiten Weltkrieges getreten, jetzt steht auch ihr nicht mehr unter der Knut der westlichen Siegermächte und ein paar andere einflussreicher Gruppen, man weiß eh, wer gemeint ist, und jetzt könnte man gemeinsam diese alte Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg versuchen endgültig zu zerstören, als zwei neue, selbstbewusste Nationen, die traditionell ein enges Bündnis haben. Damit wird angespielt auf die Kooperation des damaligen Iran mit Nazi-Deutschland. Gut, aber das, also die Verharmlosung, die Leugnung oder womöglich sogar die Hoffnung auf ein potenzielles Bündnis ist so die eine Möglichkeit. Das ist aber natürlich keine Möglichkeit, um die es mir geht. Nämlich mir stellt sich natürlich die Frage, wie lässt sich verhindern, dass dieses Regime in den Besitz von Nuklearwaffen kommt und wie lässt sich verhindern, dass dieses Regime nochmal 30 Jahre oder auch nur meinetwegen nochmal 10 Jahre diese grauenhafte und menschenverachtende Politik gegenüber seiner eigenen Bevölkerung weiter betreiben kann. Und da gibt es meiner Meinung nach drei Möglichkeiten, die ich kurz skizzieren will, bevor wir dann gerne in eine Diskussion eintreten können darüber. Zum einen gibt es, wie gesagt, die Möglichkeit von Sanktionen, und es ist ja auch durchaus möglich, das war ja auch schon angedeutet, dass im UN-Sicherheitsrat und demnächst neue Sanktionen verabschiedet werden. Alles wahrscheinlich werden die, haben wir auch schon erwähnt, aufgrund von Russland und China ein ziemlicher Witz sein und also das Regime im Iran nicht besonders beeindrucken. Und dann wäre die Frage, ob die westlichen Staaten und insbesondere Europa bereit und in der Lage wären, scharfe Sanktionen auch unabhängig von Russland, China und ein paar anderen Ländern gegen das iranische Regime durchzusetzen. Reine Spekulation, ob sie dazu bereit sind, in der Lage wären sie dazu auf jeden Fall. Und wenn sie das tun würden, wäre das etwas, wo es gibt keine Garantie, ob das irgendwie das iranische Nuklearwaffenprogramm verhindert, aber ich würde alle mal sagen, es wäre den Versuch wert. Es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn sich zum Beispiel Länder wie Deutschland daran beteiligen, das Regime nahezu an den Abgrund, an den Abgrund zu führen, es in seiner Existenz zu bedrohen. Und so müssten solche Sanktionen auch angelegt sein. Die dürften also nicht darauf angelegt sein, das iranische Regime zu neuen Verhandlungen zu überreden und ihm so womöglich noch einen Ausweg aus der jetzt existierenden Krise anzubieten. Ja? Darum geht es nämlich nicht. Es geht perspektivisch darum, dass dieses Regime im Orkus der Weltgeschichte verschwindet, wo es eigentlich seit 30 Jahren schon hingehört. Sondern es ginge darum, dem Regime es nicht mehr einfach zu verunmöglichen, dass es mit seiner Politik fortführt. Man kann auch nicht darauf vertrauen, das ist oft übrigens ein Missverständnis der Argumentation auch von dem Bündnis Stop the Bomb, dass wir irgendwie glauben würden, die haben dann so eine Angst vor den Sanktionen, also Ali Khamenei oder Ahmadinejad, dass sie sagen, huch, dann lassen wir das mal lieber. Ja. Natürlich nicht, die haben vor so gut wie gar nichts Angst, die sind bereit, sich selber und den ganzen Iran, die iranische Bevölkerung zu opfern, wenn es sein muss. Ja. Es geht darum, dass es möglich wäre, durch solche sehr konsequenten Sanktionen das Regime mehr oder weniger zu lähmen. Durch Crippling Sanctions, wie das schön auf Englisch heißt. Ja, also nicht so ein paar symbolische Aktionen, wo man ein paar Konten sperrt, sondern scharfe Sanktionen, bei denen man dann trotzdem immer noch darauf achten kann, dass sie sich möglichst in erster Linie gegen das Regime richten und möglichst, auch wenn das natürlich nicht letztendlich komplett möglich ist, möglichst wenig die iranische Bevölkerung selber in Mitleidenschaft ziehen. Die aber im Übrigen ansonsten, die wird seit 30 Jahren vom iranischen Regime terrorisiert, ja, da wird es auf so ein paar Sanktionen wahrscheinlich auch nicht mehr ankommen. Das wäre also eine ganz reale Möglichkeit. Ob das zustande kommt, weiß man nicht ganz genau. Wie gesagt, ich denke, wenn solche Sanktionen kommen, sollten sie verstanden werden, auch als eine ganz klare Unterstützung für die iranische Freiheitsbewegung, die eben seit knapp einem Jahr nun unter Lebensgefahr gegen dieses Regime aufbegehrt. Und damit bin ich auch bei der zweiten Möglichkeit, die natürlich, die mit Abstand beste ist. Nicht alle Probleme dieser Welt, aber eine ganze Menge Probleme, die es mit dem heutigen iranischen Regime gibt, wären natürlich aus der Welt geschafft, wenn es der iranischen Bevölkerung, wenn es der iranischen Freiheitsbewegung gelingt, dieses Regime zu stürzen. Das war vor ein paar Jahren noch eine relativ unrealistische Hoffnung, dass das in kürzester Zeit passieren könnte. Seit Juni letzten Jahres ist das natürlich eine reale Möglichkeit. Kein Mensch vermag vorauszusagen, wie schnell das passiert. Ja? Aber also früher oder später wird das sowieso gestürzt, das Regime. Das Problem ist, ja, keiner weiß so genau, wann das passiert. Und man hat von einigen Leuten sehr optimistische Schätzungen gehört. Ich fürchte, aufgrund dieses massiven Gewaltapparates, der dort existiert, unter anderem durch die 30-jährige Unterstützung aus Europa und besonders Deutschland, dass sich diese Macht oder vielleicht genauer die Gewalthaber im Iran schon noch eine Zeit an der Macht halten werden. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass diese Bewegung, die sich gegen dieses Regime jetzt neu etabliert hat, nicht so schnell klein zu kriegen ist und dass die nicht einfach aufhören wird. Das hat man ja in den westlichen Medien auch letztes Jahr relativ oft dann gehört. Ja, das war jetzt so ein Aufbegehren und im Sommer war es dann irgendwie wieder ziemlich still. Naja, dann kam der nächste große Feiertag und dann war es überhaupt nicht mehr still. Dann waren plötzlich wieder ein paar Millionen Leute auf der Straße. Ja? Und nur weil jetzt bei dem letzten, was du auch erwähnt hast, bei dem 31. Jahrestag der Revolution, das nicht ganz so großartig ausgefallen ist, die Proteste, wie das vielleicht ursprünglich erwartet wurde, heißt das noch lange nicht, dass diese Bewegung am Ende ist. Vielleicht war das sogar relativ schlau in einer Situation, wo das Regime eigentlich alles aufbietet, was es selber hat, auch an Gewaltmöglichkeiten, da nicht in eine offene Konfrontation zu gehen, sondern ne, vielleicht mal ein bisschen zu warten und so. Wurscht, auf jeden Fall, diese Bewegung ist noch lange nicht am Ende. Die wird weitergehen und es bleibt natürlich eine der Möglichkeiten, dass die Islamische Republik Iran gestürzt wird. Und wie gesagt, das ist die mit Abstand beste Möglichkeit, um das iranische Nuklearprogramm zu verhindern, die iranische Bombe zu stoppen. Also zumindest solange man nicht auf so Leute wie Mousavi setzt, der natürlich klipp und klar erklärt hat, dass die Urananreicherung unter ihnen weitergehen würde und dass auch die Hezbollah und die Hamas weiter unterstützen würde. Also hat er im Wahlkampf völlig unmissverständlich erklärt, auch in Interviews mit deutschen Zeitungen übrigens. Dieser Sturz dieses Regimes wäre also eine extreme Entlastung für Israel. Es würde der iranischen Bevölkerung ermöglichen, endlich diese 30-jährige oder über 30-jährige Tyrannei abzuschütteln. Und es wäre auch im globalen Maßstab von unglaublicher Bedeutung. Es wäre zu hoffen, dass das quasi der Startschuss wäre, um endlich diesem globalen Siegeszug des islamischen Dschihadismus Einhalt zu gebieten. Es würde Gruppierungen wie Hamas, Hezbollah, Islamic Dschihad und all diesen anderen Terror-Rackets einen der wichtigsten Förderer und Unterstützer nehmen. Es würde auch diesen Potentaten des Sozialismus des 21. Jahrhunderts wie Chavez, Ortega und Morales einen ihrer wichtigsten Bündnispartner nehmen. Und es wäre auch eine schallende Ohrfeige für die europäischen Kulturrelativisten, die ja bekanntlich hier in der Humboldt-Uni sich sehr bequem eingenistet haben und die, glaube ich, seit Juni 2009 mit einer Mischung aus Entsetzen und Verwirrung auf die Freiheitssehnsucht der sehr modern gekleideten Demonstrierenden im Iran starren. Es wäre eine schallende Ohrfeige für diese Kulturrelativisten, die also bis heute noch glauben, es würde irgendwie im Wesen der Menschen im Iran liegen, dass sie irgendwie die Scharia toll finden. Das findet die ganz große Mehrheit der Menschen dort offensichtlich nicht. Nun aber als letztes, was ist, wenn das alles nicht passiert? Also was ist, wenn die iranische Freiheitsbewegung nicht oder nicht rechtzeitig dieses Regime stürzt? Wenn wir über das Atomprogramm reden, reden wir ja nicht irgendwie über eine Möglichkeit der nächsten 20 Jahre oder sowas, ja, sondern über die nächsten 1 bis 3 Jahre, sagen wir mal. Was passiert, wenn die genannten Sanktionen entweder gar nicht zustande kommen, also die genannten scharfen, harten Sanktionen, die das Regime wirklich massiv unter Druck setzen, bis dahin, dass es das Regime im Prinzip an den Rande seine Existenzmöglichkeit bringt, wenn sie gar nicht zustande kommen oder, was natürlich auch möglich ist, dass sie nicht wirken, nicht, dass sie nicht schnell genug wirken. Was ist, wenn das passiert? Und dann gibt es natürlich die dritte Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit von Militärschlägen. Militärschlägen gegen das iranische Nuklearprogramm. Es gibt im Prinzip 2 Kandidaten, die dafür in Frage kommen. Ich will hauptsächlich über Israel reden. Ich habe deutlich gemacht, dass es für den israelischen Staat keine Option ist, hinzunehmen, tatenlos hinzunehmen, dass das iranische Regime in Besitz dieser Waffen kommt. Das ist einer der Gründe dafür, warum israelische Politiker seit über 15 Jahren durch Europa reisen und versuchen, den europäischen Politikern klarzumachen, dass sie diese Kooperation mit dem Regime nicht fortsetzen dürfen. Und es ist auch einer der Gründe dafür, warum israelische Politiker im Gegensatz zu jemandem wie Obama sich völlig unmissverständlich und offen auf die Seite der iranischen Freiheitsbewegung gestellt haben, den Westen dafür kritisiert haben, dass sie diese Bewegung nicht vorbehaltlos und eindeutig unterstützen. In Israel ist es Konsens, dass Militärschläge gegen das iranische Nuklearprogramm eine sehr schlechte Option sind und, wenn es Israel alleine machen müsste, zusätzlich eine unglaublich riskante und gefährliche Option sind. Aber, und das will ich dann in aller Deutlichkeit sagen, sie sind eine Option. Das ist übrigens auch unabhängig davon, wie ich oder wie Sie oder ihr das findet. Man muss zur Kenntnis nehmen, das ist eine Option. Und diese Option wird es allerhöchstwahrscheinlich geben, wenn jene Staaten, die die Mittel dazu in der Hand halten, keine anderen Wege finden, das iranische Regime daran zu hindern, in den Besitz genau dieser Technologie zu gelangen, die in die Umsetzung seiner Vernichtungsdrohungen und seiner Vernichtungsfantasien erlauben würde. Auf lange Sicht ist das aber keine Lösung. Es war zuletzt, damit komme ich auch langsam zum Schluss, ein als Bellizist verschriebener Neokonservativer wie Michael Rubin, der, wie ich finde, völlig zu Recht darauf hingewiesen hat, dass Militärschläge, seien sie nur von Israel oder der US Army oder wem auch immer, dass die langfristig das Problem eines iranischen Nuklearprogramms nicht stoppen können. Das Einzige, was das dauerhaft lösen kann und was gleichzeitig etwas ist, was der iranischen Bevölkerung endlich ermöglicht, das Regime abzuschütteln, ist genau das, dass diese iranische Bevölkerung es schafft, und zwar mit der Unterstützung des Westens, mit der Solidarität des Westens, dieses Regime endgültig aus der Welt zu schaffen. Das heißt, es gibt diese drei Optionen und man kann jetzt nur darüber diskutieren, was am realistischsten ist und was am wünschenswertesten wäre. Was ich am wünschenswertesten halte, habe ich, glaube ich, sehr deutlich gemacht. Es ändert aber nichts daran, dass man klipp und klar sagen muss, dass das Letzte, was ich hier angerissen habe, selbstverständlich eine Option ist. Und ich bin sehr gespannt, was eigentlich jene Politiker vor allem in Deutschland sagen werden, die im Augenblick lauthösend verkünden, dass eine iranische Nuklearwaffe auf gar keinen Fall akzeptabel sei. Was die eigentlich machen wollen, wenn entweder keine Sanktionen zustande kommen oder wenn die iranische Freiheitsbewegung nicht siegt. Ich erinnere nur daran, und damit ende ich, dass Guido Westerwelle erst vor wenigen Wochen in einem ZDF-Interview nicht nur für jetzt, sondern für alle Zukunft kategorisch ausgeschlossen hat, dass es Militärschläge gegen das iranische Nuklearprogramm geben wird. Ja, herzlichen Dank für die sehr geduldige Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war kein allzu großes Bombardement. Es war natürlich ein ziemlicher Gewaltritt mit vielen Fakten und ich bin mir sicher, dass es den ein oder anderen Einwand oder die ein oder andere Nachfrage gibt. Vielen Dank.